Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Null. Also von 3 runtergezählt auf 0. Das hast du gut gemacht. Ich hab dich ganz dolle lieb. Ja, ich weiß. Ich bin nämlich jetzt hier eingezogen bei Kathi. 2 Wochen schon wohne ich hier und so langsam beginnt sie es manchmal zumindest zu bereuen. Ja, manchmal. Ja. Achte dafür darauf, dass es bei manchmal bleibt. Ja, ich versuche es nur einmal am Tag herzustellen. Genau. Nee, weil wir können ja, das Tolle ist nämlich, also nicht nur, dass ich jetzt hier wohne, das ist natürlich auch sehr schön, aber wir können immer podcasten, das macht am meisten Spaß. Also, neben anderen Themen. Jetzt habe ich mich wieder im Kopf und Kragen geredet. Also wenn ihr demnächst Hilfe-Tweets findet, dass der Nerd eine Wohnung sucht, ihr wisst warum. Rechnet morgen damit. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Nerdkram-Podcast. Und wie ihr schon gehört habt, ist Kathi bei mir. Ich bin bei Kathi. Ja, wir sind zusammengezogen. Das passiert so nach einem Jahr fester Beziehung irgendwann mal. Besonders, wenn so 500 Kilometer dazwischen liegen. Oh ja. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Wir teilen ja auch Interessen. Und ein Interesse sind ja auch Trickfilme und Trickserien und Superheldinnen, das teilen wir ja. Also du hast in deiner Kindheit ja auch schon Comics gelesen oder zumindest damit Bezug gehabt. Also das habe ich nicht nur komplett hier reingebracht in diese Beziehung, sondern das war zum Teil schon da. Das ist richtig. Also ein Keim, ein Interessenssamen war schon gesetzt und ich habe ihn begossen. Das klingt auch alles total komisch. Ich hatte schon, bevor du eingezogen bist, ein Anime auf DVD. Ja, ist Chihiro. Ja. Ja, wobei das fast schon in die Kategorie Disney fällt, aber also wenn man es... Ist eine andere Diskussion. wir sind genauso planlos wie der Film, den wir heute geguckt haben. Das hat abgefärbt. Wir hatten einen Plan, bevor wir den Film geguckt haben. Wenn wir gewusst hätten, was uns erwartet, hätten wir geplant, ihn nicht zu gucken. Yeah. Ich sage nicht, das ist ein guter Plan. wir haben geguckt Batman and Harley Quinn. Ein Film, auf den ich mich im Vorfeld sehr gefreut habe, fast schon ein bisschen euphorisch gewesen bin. Weil, was ich im Vorfeld halt wusste, es ist so ein bisschen eine Reminiszenz an die animierte Trickserie. Also aus den 90ern, späten 80ern, frühen 90er Jahren, die Batman-Trickserie und führt so die beiden beliebtesten Figuren dieses Universums, eben Batman und Harley Quinn, die dort ja auch ihre Entstehung gefunden hat. Also Harley ist ja keine originäre Comicfigur, sondern stammt eben aus der Zeichentrickserie. Und ist danach erst in die Comics überführt worden. Und jetzt, also auch mit diesem ganzen Hype, mit den Filmen und ein bisschen, also in der Suicide Squad im Film ist ja relativ zentral dabei. Und also man ist eben hingegangen und hat wahrscheinlich ein bisschen künstlich, und das merkt man im Film auch an, reden wir gleich im Einzelnen nochmal drüber, so ein bisschen versucht, so ein bisschen was um sie herum zu konstruieren. Und das ist halt auch zum Teil, also man, reden wir gleich drüber. es ist, ja. Was aber so eine ganz klare Ansage war der Leute im Vorfeld war, ja, wir machen Batman Animated, aber wir machen es mit so ein bisschen Adult Humor, also so ein bisschen einer älteren, erwachseneren Humor. Was man tatsächlich gemacht hat, war Adult Humor damit reinzubringen. Also es ist halt sehr zotig. Ja. Kann man den Film als zotig bezeichnen. Ja. Und also das Ergebnis, muss ich ehrlich sagen, hat mir auch nicht so wirklich gefallen. Nee. war zu zotig für mich. Ja. Also ging so ein bisschen an den Figuren vorbei. Das ist ein sehr gutes Wort. Möchtest du mal die Story zusammenfassen? Es gab eine Story? Versuch es. die Story. Poison Ivy hat zusammen mit, ich kann seinen Namen nicht... Den Floronic Man, den Plan gefasst, die Welt komplett in, also alles, was auf der Welt lebt, in Pflanzen zu verwandeln, ob es vorher Pflanzen waren oder nicht, also sprich Menschen und Tiere und Sensation. Nee, Moment, das war was anderes. also Menschen und Tiere sollten mit Hilfe eines merkwürdigen Serums eben in Pflanzen verwandelt werden. Sie haben dazu sich berufen auf die Experimente, aus denen das Swamp Thing entstanden ist. Alec Holland, genau. Genau. Hatten sich dazu die Daten geklaut. Und dieser Datenklau hat Batman und Nightwing auf den Plan gerufen, die da ermittelt haben. Und aufgrund der Freundschaft zwischen Harley Quinn und Poison Ivy haben sie gesagt, so ein bisschen, naja, da könnten wir ja mal jemanden, also fragen, der sie kennt. Also sprich, sie wollten Harley Quinn ausfindig machen, um über sie rauszukriegen, wo Poison Ivy sich möglicherweise aufhält. Das ist ihnen dann so ein bisschen gelungen. Mehr oder weniger. Details später. Sie haben sie dann auch rekrutiert, um eben rauszukriegen, wo dieses Labor sein könnte, um Poison Ivy zu finden. Haben sie dann gefunden, hatten kurz einen kleinen Zweikampf mit, eigentlich einen Fünfkampf mit Poison Ivy und The Floronic Man. Ich kann mir das erst merken, wenn ich das mal geschrieben gesehen habe. Okay. Die beiden gegen Batman, Nightwing und Harley Quinn. Der Wissenschaftler, den Poison Ivy per Kussvergiftung, sage ich jetzt ja, mal. Ja, also per Pheromone. Das war, glaube ich, Dr. Hamilton. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist nicht ganz klar geworden. Also ich meine, es wäre Hamilton, weil die waren ja auch in Star Labs und haben Hamilton eben daraus geholt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es gewesen sein soll oder nicht. Genau, also der ist auch in der Szenerie vorhanden, kämpft natürlich nicht mit, weil er zum einen noch so ein bisschen unter dem Einfluss von Poison Ivy steht. Zum anderen von Floronic Man? Floronic Man. Jason Woodrow. Jason Woodrow, das kann ich mir besser merken. Getötet wird dann im Laufe des Kampfes. Beide hauen auch ab, also Poison Ivy und Jason Woodrow, um Batman, Nightwing und Harley Quinn in den brennenden Trümmern ihres Labors sterben zu lassen, was nicht funktioniert. Klar, wäre der Film zu Ende gewesen, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Egal. Ich bin schon mehr in der Auswertung als in der Zusammenfassung. Ja, Egal. Batman will dann eigentlich bloß noch mit Nightwing weiterziehen, um die beiden wieder aufzuspüren und ihren Plan zu hindern. Und Harley bringt sich dann aber doch wieder zurück ins Team mit dem Argument, dass sie diejenige wäre, die Poison Ivy am ehesten von irgendwas überzeugen könnte, während die beiden Jungs Jason Woodrow verprügeln. Das war grob der Plan, glaube ich, ne? Das ist ungefähr auch der Film. Ist auch ungefähr der Film, ja. Ja. Das gelingt auch, sie spüren die beiden dann im Sumpf wieder auf. Es kommt wieder zu einer Prügelei, was ein bisschen schade ist. Also Jason Woodrow prügelt sich tatsächlich mit Batman und Nightwing und Harley und Poison Ivy prügeln sich, wobei das irgendwie eine der schlimmsten Sachen war, die sie in diesem Film gemacht haben für mich. Kommen wir dann auch gleich zu, diese Prügelei. Harley schafft es aber tatsächlich, Poison Ivy zu überzeugen, das Ganze bleiben zu lassen, diesen Plan. Dummerweise kann niemand Jason Woodrow davon überzeugen. Und am Ende taucht dann aus dem Sumpf tatsächlich das Swamp Thing auf und hält eine kurze Ansprache und verschwindet aber wieder, ohne irgendwelchen Einfluss zu nehmen. Irgendwie witzig. Und zu guter Letzt kommen sie dann mit der Idee um die Ecke, Jason Woodrow anzuzünden, weil er letzten Endes immer noch aus brennbarem Material besteht. Genau. Ja. Und dann gibt es noch eine Post-Credit-Scene. Ja. Der Film ist ich hatte das ja angedeutet im Anfang, der Film ist am ehesten als planlos zu bezeichnen. Weil eben nicht nur die Handlung im Grunde genommen sich eher so rumhangelt, also fast schon wie so eine Liane, die einfach nur irgendwo festgemacht ist, aber ansonsten so durchhängt. Wir bleiben heute so ein bisschen bei Pflanzengleichnissen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Sondern die Figuren sind auch planlos. Also es geht halt darum, Poison Ivy zu finden. Und normalerweise sollte es für Batman, The World Greatest Detective, einfach kein verdammtes Problem sein, eine Person in Gotham zu finden oder in irgendeiner Art und Weise rauszufinden, wo gerade nachts irgendwelche Laboraktivitäten sind. Aber irgendwie kommen die beiden, also ich weiß gar nicht, ob Nightwing das auch mit anstößt, auf die Idee, dass es eben sinnvoll wäre, Harley Quinn zu fragen, weil du sagtest gerade, die beiden hätten eine Freundschaft, also je nach Universum haben die durchaus ein bisschen mehr als so eine Freundschaft. Das klingt auch an später. Ne? Also später wird es dann so ein bisschen deutlicher auch erst, also die haben durchaus eine homoerotische Beziehung zueinander, Harley Quinn gilt, und beide eigentlich, Poison Ivy und Harley Quinn gelten auch als bisexuell, also das ist schon noch ein bisschen mehr da drin, aber das ist halt auch grob unlogisch, weil man, also allein diese erste Begegnung zwischen Nightwing und Harley Quinn ist eben auch so, dass es er sie versucht ausfindig zu machen und er so zufällig, also nachdem er zig Leute gefragt hat, wer ist das, wer könnte das sein, ein paar Leute eine vage Idee haben, wer das sein könnte, also ein älterer Herr, kennt sie wahrscheinlich irgendwie von früher, also hat sie wohl wiedererkannt und andere wollen einfach nur das Foto haben, weil sie wohl sehr hübsch aussieht. Und er findet sie dann irgendwie als Kellnerin in so einer Themenbar, wo die Kellnerin als knapp bekleidete Version von existierenden Superheldinnen eben auch angezogen sind. Die Bar trägt den schönen Namen Superbabes. Genau. Und sie arbeitet tatsächlich und als sich selbst verkleidet, so, also noch mehr undercover Meter geht's eigentlich fast schon nicht mehr. Und Nightwing verfolgt sie dann wie so ein Creep praktisch bis nach Hause. Sie hat es längst gemerkt, nimmt ihn dann nach einem kleinen, relativ spektakulären Schlagabtausch dann gefangen. Ich glaube, weil sie ihm Joker-Gift irgendwie einspritzt. Ja, sie hat so einen Ring mit so einer Nadel, genau. Injektionsnadel und damit hat sie ihn erwischt bei der Prügelei. Da ist, glaube ich, auch dieses Joker-Gift eben drin. Deswegen fängt er auch so manisch an zu lachen. Und sie nimmt ihn dann gefangen, verführt ihn zum Sex. Sowas, ne? Da sage ich gleich 2-3 Töne dazu. Das ist nämlich mehr als problematisch. und er kann sie dann also auch nicht ganz ohne, also der Sex ist schon ein Grund dafür, dass sie sich dann hinterher dazu bereit erklärt, dann eben damit einzusteigen. Und ich finde diese ganze Szene, diese ganze Sequenz, also allein schon angefangen in dieser Superbabes-Bar, das ist derartig Male Gaze. Das ist unfassbar. Also dass man irgendwie eine Welt zeigen muss, klar, es soll erwachsener sein, aber dass man eine erwachsene Thematik immer wieder dadurch symbolisiert, dass es Sex gibt. Das ist halt, also scheinbar scheint es keine Medien für Erwachsene ohne Sex zu geben. Das ein bisschen brutaler zu machen, haben sie zum Teil gemacht, aber auch nicht sehr. Wir hatten ja gesagt, es ist sehr zotig und im Grunde genommen, sie geht bei sich zu Hause rein, macht den Kühlschrank auf und du siehst halt wirklich ihren Hintern und sie hat halt 2 Arschfalten. Also du siehst dieses Y, was ihre Arsch und die Arschbacken gehen aber oben noch weiter. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Ja, also es ist irgendwie sehr seltsam. Es ist sehr seltsam gezeichnet und dann hat sie halt auch nichts Besseres zu tun, als Nightwing zu verführen. So nach dem Motto, huhu, wir sind ja jetzt hier in einer erwachseneren Version von Batman. Und jetzt stelle man sich diese Szene mal andersrum vor. Also es wäre ein männlicher Charakter, der eine weibliche Figur dann eben so verführt und auch so komplett unmotiviert verführt. Und es wäre exakt genauso problematisch. Also es ist eine wirklich schwierige Szene. Und ich finde das einfach, weil es zwischen den beiden vorher, es knistert halt nicht. Die kämpfen halt gegeneinander. Ja. Ne? Es gibt da einfach keine Verbindung. Klar, die sind irgendwie alte Feinde. Aber das war es halt auch irgendwie. Ne? Meiner Meinung nach ist Harley Quinn halt, abgesehen vom Joker, und so ein paar Eindeutungen Richtung Poison Ivy in der Zeichentrickserie und auch in den Comics nie wirklich so sexualisiert worden. Also es war sehr übertrieben. Es kommt auch später noch die Szene, wo sie in dieser Handlanger-Bar sind, in der Henchman-Bar und sie dann, um an Informationen zu kommen, auf die Bühne geht und singt, weil der Informant sagt halt, kriegst du Informationen von mir, wenn du auf die Bühne gehst und singst. Genau. Da ist mir extrem aufgefallen, dass sie auch diese klassischen Comic-Proportionen bekommen hat. Ja. Große Titten, Taille quasi nicht größer als, also nicht ein größerer Umfang als die Arme im Prinzip. Und dann wieder ein ausladender Hintern. Also, nee. Harley Quinn gilt als relativ schmal, flink und eben nicht so üppig. Also auch in der Zeichentrickserie selber. So, sie hat deutlich Brüste unter ihrem Kostüm, auch in der Trickserie, aber die sind eben nicht riesengroß und rund. Also sie ist auch nicht rund, sondern sie ist eigentlich relativ schmal. Und hat nur eben das bisschen Taille und Hüfte, was Frauen mit der Statur eben auch normalerweise haben. Wirklich eher wie eine so eine Ballerina. Ballerina oder so eine Zirkusartistin, ja, oder sowas, ne? Also weil das, da kommt es ja auch so ein bisschen her und sie ist ja auch als eher beweglich und flickflack hier und Sprünge dort und so. Und das, genau, ist einfach die Figur, die sie da hat, ist halt, weiß ich nicht, ungefähr die Figur, die man im Film Kiss the Frog der Hauptdarstellerin gegeben hat. Ja, sie sieht so ein bisschen aus wie Betty Boop dann, ne? Also ja, das war so meine Assoziation, ja, so, genau, Betty Boop. Und das kommt halt aus dem Nichts und sie windet sich und dreht sich und schmeißt alle ihre Gliedmaßen in alle Richtungen, um auch wirklich sexy zu wirken. Diese ganze Musical-Szene kommt aus dem Nichts. Mhm. Diese ganze Szene macht auch von hinten bis vorne eben keinen Sinn, weil sie meint, ich finde da jemanden, der sagt uns, was los ist. Batman und Nightwing kommen da rein in eine Bar voller Handlanger von Schurken, also bekannte Handlanger. Das sind Figuren, die kennt man aus der TV-Serie. Also so die zweite Riege hinter den Oberschurken. Und die lassen die da einfach stehen und feiern und freuen sich. Und Batman und Nightwing stehen da mit verschränkten Armen und gucken mit einem harten Blick und gucken dann dem ganzen Treiben zu. Und erst als Harley mit ihrem Gesang fertig ist, kommen die auf die Idee, sich mit Batman zu prügeln. Ja. Und das macht hinten und vorne null Sinn. Also einer von den, diesen Tigerkostümen, die zwei Handlanger da, spendiert Batman ein Glas Milch, was wahrscheinlich ironisch gemeint sein soll. Ja, das sind glaube ich, auch die Handlanger von Catman. Ja. Also die ganze Szene ist auch so ein bisschen so eine Anlehnung an Adam West, an den Adam West Batman. Und der größere von den beiden Handlangern, der versucht halt Batman zu verarschen, dann ist hinter ihm rum irgendwie so und Batman hat ihm den Ellenbogen ins Gesicht und der kippt um. Und es ist aber irgendwie alles so ein bisschen so dieses, ich weiß nicht, so dieses unfassbar Gewollte, wir machen jetzt was Witziges und es ist irgendwie so, es passt nicht in den Film, es passt irgendwie... Es passt nicht zu den Figuren. Nee. Also wenn es in den Film, also klar, wenn der Film das hergegeben hätte, ich habe hier neulich auch besprochen, The Return of the Caped Crusaders, wo sie mit dem Adam West Batman hingegangen sind und den halt um einiges modernisiert haben. Mhm. Und das passte zwar nicht wirklich zu den Figuren hundertprozentig, also wenn das eine Folge der alten 60er-Jahre TV-Serie gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, Moment, das habt ihr geraucht, aber es war in sich selber war es schlüssig. Mhm. Und das ist dieser Film halt einfach nicht. Also es ist, was ich sagte, es hangelt sich wirklich so von Station zu Station, um zu gucken, was kann man mit diesen drei Figuren, Nightwing, Batman, Harley Quinn, noch so alles anstellen. Und es ist halt, es ist jetzt dann nicht mal so, dass es ein Trio wider Willen gewesen wäre, weil was hat Harley Quinn von der ganzen Nummer? Gar nichts. Nee. Es ist für Batman und Nightwing steht nicht wirklich was auf dem Spiel, weil das ist halt, also abgesehen von der allgemeinen Bedrohung, dass Poison Ivy halt alles in Pflanzen verwandeln will. Aber es ist halt irgendwie nicht so ein... Es ist ja wirklich null Motivation nachvollziehbar. Ja. Ich meine, Batman, der mischt sich in alles ein letzten Endes. Wenn es irgendwo ein Verbrechen gab, ist es okay. Nightwing zieht dann halt mit. Aber tatsächlich, also ja, Harley hat gerade in dieser Anfangsszene nach der Prügelei eben gesagt, okay, hier, pass auf, ich helfe euch, aber vorher will ich ein bisschen Spaß haben mit dir, lieber Nightwing. Und es ist irgendwie so... Es ist nicht ihre persönliche Motivation. Es ist auch so, irgendwann versteht sie zwar, was da auf dem Spiel steht, aber Batman hätte andere Möglichkeiten gehabt. Man versucht, das im Film hinterher dadurch zu erklären, dass Batman hinter den Kulissen wohl irgendwie schon im Watchtower bei der Justice League angerufen hat und gesagt hat, ja, wir brauchen hier nochmal so ein bisschen Backup. Und dann meldet sich Booster Gold und sagt, ne, die anderen sind da, die meisten sind da, die anderen sind bei Aquaman und da gibt's keinen Empfang. Aber ich könnte einspringen und Nightwing macht die ganze Zeit so, nee, den nicht und der ist auch doof und bla bla bla bla bla und bei Booster Gold macht er gleich irgendwie so, bloß auf nicht. Auf gar keinen Fall, genau. Ne, auf gar keinen Fall und das wäre witzig gewesen, also Booster Gold in dem Film hätte ich sehr witzig gefunden, einfach weil Batman und Booster Gold ganz gut zusammen funktionieren, weil sie eben nicht gut zusammen funktionieren. Also den Film hätte ich lieber gemocht. Harley Quinn stört und das ist halt Batmans Idee, sie einzusetzen, nach dem Motto, ja, wir brauchen, das ist so diese erste Punchline im Film, we need Harley Quinn to find Poison Ivy, so, das ist halt seine fucking Idee und das ist halt insofern einfach witzig, weil ab der Hälfte des Filmes sagt Nightwing, ja, wir nehmen sie wieder mit und dann sagt Batman, nein, warum? Und dann sagt Nightwing, ja, wir brauchen noch einen Ausweichplan und Batman guckt ihn an und sagt, Harley Quinn soll dein Plan B sein und ich habe da wirklich den Rechner angeschrien und gesagt, Kollege, vor einer halben Stunde war Harley Quinn dein Plan A. Mhm. So, ne? Es ist nicht zu fassen. So, das ist so dieses funktioniert halt einfach nicht. Es gibt keinen Grund. Also. Es hätte wahrscheinlich besser funktioniert, der Film insgesamt, wenn man Batman rausgelassen hätte, weil Zumindest nach dieser Einstiegsszene, die echt schwierig ist, finde ich, diese Sex, das ist ja keine richtige Sexszene, aber die angedeutete Sexszene zwischen Harley Quinn und Harley Quinn. Aber danach fängt es so ein bisschen an, zwischen den beiden zu funken, und zwar nicht unbedingt als Liebesgeschichte nur, aber die spielen sich einigermaßen zu. Das Problem ist, du hättest halt, also ein Film ohne Batman hättest du nicht verkaufen können. Also du gerade in einem Batman. Halt das Problem, genau. Einfach dadurch, weil Nightwing, also als Comic hätte das super funktioniert, Nightwing und Harley Quinn zusammen, so als Roadtrip vielleicht oder sowas, also als einzelne kleine Limited Comic Series, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Als Film, Chris, würdest du es nicht verkauft kriegen an niemanden, wenn Batman nicht dabei gewesen wäre. Das wird ja zum Teil auch in anderen Filmen gemacht, da wird Batman dann so reingeschoben als Verkaufsargument, damit er auf dem Cover ist und sich die DVDs überhaupt noch verkaufen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was ist mir noch aufgefallen? Ist dir noch was aufgefallen? Ich hatte noch einen Punkt. Warum das Quatsch ist, dass sie Harley Quinn benutzt haben. Die sitzen halt irgendwann im Auto und erklären die Figuren. So Poison Ivy, was mit ihr ist. Ja, sie ist halt eine Mutantin eben, die sich mit diesen Pflanzenkräften entwickelt hat. Und dann erklären sie eben diesen Floronic Man. Und wo dann... Also, auch zu meiner großen Überraschung dann eben gesagt wird, also er ist irgendwie aus einer anderen Dimension, von einem anderen Pflanzenplaneten oder irgendwie so ein ehemaliger Herrscher, der irgendwie ehemaliger Tyrann oder irgendwie sowas, der jetzt eben auf der Erde unterwegs ist. Und ich musste erst noch ein bisschen im Internet recherchieren, das zu überprüfen, und dachte, okay, krass, hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass der aus einer anderen Dimension kommt. Ist ein Silver Age-Schurke, also aus den 60ern kommt der irgendwie. Und den haben sie... Ich weiß nicht, ob es ihn aktuell in den Rebirth-Heften gibt, aber den haben sie bis heute eigentlich rübergerettet. Es gibt diese eine legendäre Geschichte, wo der Floronic Man in Gotham halt Gras verkaufen will. Kann man sich bei Link Carrier das Ding mal komplett durchreviewt. Das ist legendär, ganz furchtbar. Und dann wundert sich Harley und sagt, wie kann das denn sein? Und Nightwing sagt, ja, wir haben schon Verrückteres gesehen. Wo ich gedacht habe, und dann nehmt ihr Harley Quinn als Hilfe. So, am Anfang des Filmes stellen sie fest, okay, Poison Ivy und der Floronic Man, Jason Woodrow, wollen an Alec Holland, an das Swamp Thing ran. Die hätten sich einfach nur irgendwo in den Busch stellen müssen und hätten den halt rufen müssen, weil der ist halt überall. Das Swamp Thing ist im Grunde genommen die Natur. Der ist halt überall seine Fühler. Und das wäre wesentlich logischer gewesen, also zumindest in der Handlung selber logischer gewesen, als Harley Quinn irgendwo aus dem Ruhestand zu holen. Die sagt ja auch, ich habe mit diesen ganzen Capes und Superheldenkram nichts mehr zu tun und ich will das auch nicht mehr und es ist sehr widerwillig und erst eben dieses Techtelmechtel mit Nightwing überzeugt sie ja mehr oder weniger überhaupt erstmal. Ne? Ja, genau. Ich möchte noch mal anmerken, was ich eben bei der Zusammenfassung schon angemerkt habe. Diese Kämpfe, die Harley Quinn hat, das ist einmal, wie gesagt, am Anfang, als Nightwing sie stellt, um sie zu rekrutieren, sage ich jetzt mal, die kloppen sich richtig. Ne? Da fliegen Holzpaletten durch die Gegend und Mülleimerdeckel und das, die treten und beißen und schlagen und hauen um sich. Und zwar wirklich in schöner Kampfkunstmanier, kann man sagen. Ne? Also so Kickboxen, keine Ahnung was. Und dann kommt später im Sumpf die Szene, wo Poison Ivy und Harley sich prügeln. Und das ist so eine Mädchenprügelei. Ja. So eine, also ich in Anführungsstrichen, ihr seht das ja leider nicht, Mädchenprügelei. Aber so dieses an den Haaren ziehen und hin und her schubsen und ein bisschen durch den Staub wälzen und so. Und ich hab gedacht so. Und gleich sagt noch eine, es fängt an zu heulen, weil ihr den Fingernagel abgebrochen ist. Und du hast vorher original Harley gegen Nightwing richtig kämpfen sehen. Und dann kommt dieses Mädchengedöns da, dieses hier kämpfen jetzt mal zwei Frauen gegeneinander und ziehen sich an den Haaren. Richtiges Kotzen gekriegt habe und auch Ivy hat, glaube ich, vorher bei dieser Prügelei im Labor schon ordentlich ausgeteilt. Das macht insofern einfach keinen Sinn, weil die paar Superkräfte, die Harley hat, hat sie halt von Poison Ivy. Mhm. Also ihre Origin ist irgendwie so, dass Harley irgendwie vom Joker, glaube ich, niedergestochen worden ist im Ursprung oder sowas. Und Poison Ivy hat sie halt aufgelesen und dann mit so einem Pflanzenserum gespritzt und dadurch hat Harley Quinn eben Superkräfte, also eben ein bisschen übermenschliche Stärke, auch so diese Beweglichkeit, die sie mit sich bringt, ein bisschen Ausdauer, ein bisschen mehr Widerstandskraft gegen bestimmte Dinge, auch gegen Gifte. Dagegen, also sie ist im Grunde genommen auch ein, also Harley Quinn ist jetzt nicht einfach nur so eine Zirkusartistin, sondern sie ist schon noch einen Tacken mehr. Ja. Und wenn man jetzt wenigstens gesehen hätte, dass Harley und Ivy sich in irgendeiner Art und Weise ebenbürtig sind, eben weil sie auch mehr oder weniger miteinander ja auch vertraut sind, das wäre ja okay gewesen. Aber allein schon, wie die aufeinander sind und die eine fasst die anderen an die Schultern und die wälzen sich, wie du schon sagtest, über den Waldboden. Genau. Also da war nichts von Schlägen, also es gab eine einzige Szene, so ein bisschen diese Matrix-Bullet-Dingstar-Technik gemacht, wo sie sich gleichzeitig gegenseitig irgendwie so einen Punch ins Gesicht versetzen. Das war aber das Einzige. Ansonsten war es echt so ein bisschen schubsen und an den Haaren ziehen und ankeifen. Und du hast sie halt beide vorher ganz anders kämpfen sehen. Und es ist nicht nachvollziehbar, warum sie jetzt plötzlich so miteinander kämpfen. Das ist halt Male Gaze. Also ich würde es tatsächlich damit beschreiben. Also so wie die Männer halt eben die Welt sehen. Das Ärgerliche an der ganzen Nummer ist, wenn du dir die Kreativen anguckst, die dahinter stehen, das sind halt alles Kerle. Mhm. Also in einem Film, wo ich eine weibliche Hauptrolle habe, so möchte ich Harley mal durchaus bezeichnen, und eine weibliche Hauptgegenspielerin, da mal irgendwo in irgendeinem kreativen Bereich eine Frau mit reinzunehmen, wäre eventuell sinnvoll. Mhm. Also das war für mich der große Kritikpunkt, dass Frauen A, da Sexobjekt sind, so produziert sich Harley in dieser Bar, in dieser furchtbar nicht enden wollenden Musikszene. Also wo erst dieses... Die war so schlimm. Ja, diese Nummer mit den beiden Zwillingen, hätte ich jetzt fast gesagt, ich weiß gar nicht, woher die kamen. Müssen wir nochmal nachrecherchieren. Ja. Ich meine, das wäre ein Handlanger von Scarface. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Bitte korrigiert mich oder ich recherchiere es gleich nach und schreibe es dazu. Ich weiß es nicht. Die singen da also ein relativ... das ist noch okay, wenn es dabei geblieben wäre. Happy Birthday. Mhm. Aber dann singt Harley eben nochmal so ein 3-Minuten-Ding. Ja. Und es gibt, also der Film hat derartig viele Längen und auch Länge, die sich an Länge reiht. Ja. Und also auch diese ständigen Autofahrten, wo Harley sagt, ich muss zum Klo. Und Batman eben nicht ranfährt und Harley erstmal das ganze Auto voll furzt, das ist halt nicht mal witzig. Nee. So über den letzten Furz wird es ja okay, wenn er gut gesetzt ist, aber das war es halt auch nicht. Nee. Vor allem ist das nicht Harley Quinn. Harley Quinn sitzt nicht auf der Rückbank von irgendeinem Auto und furzt rum. Also das ist nicht witzig. Du warst doch mit der Stimme nicht einverstanden, ne? Es ist Melissa Rauch oder sowas, die man von Big Bang Theory kennt. Ich habe mich mit Bernadette in Big Bang Theory. Bernadette, genau. Ich habe mich schon im Vorfeld mit jemandem drüber unterhalten, der sich so ein bisschen auch darüber beschwert hat, dass es nicht, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, nicht Sorkin ist, Frau Sorkin, die Harley Quinn in der Originalserie gesprochen hat. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren Tara Strong in der Rolle sehr lieben gelernt, also das wäre für mich auch noch ein Kompromiss gewesen. Sorkin wäre wahrscheinlich das Optimum gewesen, keine Ahnung. Aber es ist für mich, also gerade im Bereich... also da, wo du Kevin Conroy als den originalen Batman hier auch wieder hast, der in der Serie damals ja auch Batman schon gesprochen hat und immer mal wieder auch in Videospielen und so weiter herangezogen wird. Also auch in der Arkham-Serie, in der Videospielserie ist es, glaube ich, auch immer Kevin Conroy. Ich glaube, auch für Nightwing haben sie den originalen Darsteller. Ich habe aber den Namen gerade nicht parat. Aber dann eben so ein seltsames Casting, also nicht mal Tara Strong als Ausweichsperson zu nehmen, ist halt sehr, sehr, sehr, sehr schief. Und ansonsten ist es halt, was die Stimmen angeht, relativ solide, aber Rauch klingt mir zu rauchig. Also ich kenne die anderen nicht im englischen Original, deswegen kann ich da nicht sagen, wie die Stimmen klingen. Ich habe jetzt nicht so ein riesiges Problem mit der Stimme gehabt. Es ist, halt also diese Stimme passt zu dieser Harley, aber diese Harley ist nicht Harley. Also das ist okay. Also hätte man Tara Strong genommen, die Rolle auch schon öfter als einmal eben übernommen hat, dann hätte es vielleicht zu dieser Figur nicht gepasst. Da hätte man gesagt, okay, das ist zwar die richtige Stimme oder eine richtige Stimme, aber die Figur dahinter ist nicht richtig. Und so hat man zumindest konsistent eine passende Stimme zu dieser Figur. Ja, weil sie ist halt sehr schnippisch, sie ist halt zum Teil passiv-aggressiv. Und auch, dass die dann hinterher den beiden das Batmobil dann eben voll furzt. Das passt zu dieser Harley, aber das passt eben nicht zu der normalen, regulären Figur, die man auch aus der Serie kennt. Die ist eigentlich eher klein und niedlich und ein bisschen crazy, aber es ist halt nicht, Nee, ist eine schöne Zusammenfassung, finde ich. Was gab's noch? Also diese eine Szene, wo ich gedacht, okay, das ist planlos, wo Poison Ivy schon so ein bisschen Bedenken hat und sagt, na, eigentlich können wir das nicht mehr machen, da sind sie dann schon geflüchtet. Und dann holt der Floronic Man, Jason Woodrue, ich glaube, eine mutierte Rübe oder Süßkartoffel raus. Ich bin nicht wunder. Yam sagt er, glaube ich, ich weiß nicht, was das ist. Yamfrucht, es geht, glaube ich, in die Richtung Süßkartoffel. Süßkartoffel, irgendwie sowas, heraus, und Poison Ivy soll das eben essen. Und die beiden dringen dann ins Green ein. Also durch dieses können die eben ins Green ein. Das fand ich noch ganz interessant ein Stück weit, weil das Green im zumindest meines Wissens nach im Batman-animierten Universum nicht vorgesehen war. Das kommt eigentlich eher aus der No 52 oder halt Richtung Swamp Thing, eher Richtung. Das holt man dann so ein bisschen dazu. Das fand ich ganz nett. Also um zu sagen, okay, es gibt halt ein größeres Universum als nur dieses Batman-Universum und das versuchen wir da jetzt noch mit reinzubringen. Die letzten DC-animierten Filme haben auch so ein Pseudo Shared Universe angerichtet, also dass man jetzt, also ja, angerichtet ist das richtige Wort eigentlich. Mhm. Ich finde das immer schwierig, wenn, also in den Zeichentrickfilmen ist es immer schwierig, dieses Shared Universe, das macht eigentlich nicht viel Sinn. Aber zu sagen, hier gibt's eben auch dieses Green, war ein nettes Augenzwinkern, das restliche DC-Universum, weil es auch sonst zu kurz kommt, also außer Booster Gold, übrigens hier gesprochen von Dan Jurgens, dem Zeichner und Erfinder von Booster Gold aus den 80er Jahren, gibt es eigentlich wenig Augenzwinkern ins restliche DC-Universum, also abgesehen von diesem Super Babes, wo dann natürlich auch so Figuren wie Batgirl und Supergirl als Kostüme dann eben rumlaufen oder eine ist eben auch angezogen wie Granny Goodness von den New Gods. Also so wirklich viel Bezug zu Justice League gibt es eben nicht. Was ich hätte schön gefunden, wenn es ein bisschen mehr da gewesen wäre, besonders wenn es halt ein bisschen mehr mit der Handlung zu tun gehabt hätte. Mhm. Und es ist also... Ja, ich fand auch, der Film hat an vielen Stellen irgendwie Zeit vergeudet, wo es nicht nötig gewesen wäre. Also diese erste Szene mit Harley Quinn, wo sie von dieser Bar eben nach Hause geht, man sieht sie gefühlt 3 Minuten eine Straße langlaufen, also wo Leute an ihr vorbeilaufen. Sie hat genug Zeit, ein Kreuzworträtsel zu lösen. Genau, aber es passiert auch nichts. Also sie hat immer die gleiche Haltung, jetzt hat einen Fuß vor den anderen durch dieses Kreuzworträtsel. Es fährt man das an ihr vorbei, sie geht durch Leute durch, die auf der Straße, sie läuft immer geradeaus, das einzige, so eine Kulisse durchbewegen. Das Einzige, was halt zu sehen ist, ist, dass die Gegend immer schäbiger wird. Und das soll wahrscheinlich symbolisieren, dass sie als Person auch gescheitert ist oder eben nicht, also als Kriminelle eben auch nicht mehr arbeitet, sondern eben in der hinterletzten Ecke wohnt, also in einem verlassenen Haus, sagt sie auch, glaube ich, hier ist außer uns beiden keiner. Also wenn du jetzt anfängst zu schreien, hört dich keiner. Genau. Sagt sie, glaube ich, zu Nightwing. Ja. Und das ist das Einzige, aber es wird auch nicht angedeutet, dass Nightwing ihr folgt. Also am Anfang halt. Ganz du weißt halt, dass er ihr folgt, weil es halt sehr, sehr deutlich gezeigt wird am Anfang und am Ende natürlich. Und sie guckt dann auch sich auch so über die Schulter und okay, du kriegst dann mit. Sie hat es bemerkt die ganze Zeit. Mhm. Aber das ist eine unheimlich lange Szene und das hat mich insofern geärgert, weil du sagtest, irgendwann kamen dann die Credits und sagtest, hey, was ist denn jetzt los? Ich sag ja, die 84 Minuten sind aufgebraucht. Ja, genau. Weil Batman holt dann nur das Streichholz raus, grinst. Und der Film ist halt zu Ende und du siehst halt den brennenden Jason Woodrow in so einer Post-Credit-Szene. Das ist also halt quasi wäre der Abspannlauf zum Beispiel durch die Gegend dran, genau. Ja, und dann dieser durch die Straße-Lauf-Szene, die ist halt auch optisch eigentlich extrem langweilig, weil Harley immer an der gleichen Stelle auf dem Bildschirm bleibt. Und die Musik ist nicht spannend. Es ist sehr statisch, es wird nicht rein oder raus gezoomt, es wird nicht umgeblendet mal, dass man sieht, wie Nightwing ihr hinterherläuft oder irgendwas, gar nichts. Ja. Es ist einfach sehr statisch, dass du 3 Minuten lang guckst, wie Harley sich ihrem Zuhause nähert, ohne dass irgendwas passiert. Und also ich habe zwischendurch echt kurz gedacht, immer wenn der Laster vorbeigefahren ist, haben sie jetzt die Kulisse zurückgespult. Ja. Es war echt so wie früher auch die Zeichentrickfilme gedreht worden sind, wo die Hintergründe auf so einer Rolle gewesen sind, die man nur auf so einen Hintergrund so durchgezogen hat. So wirkte diese Szene, ganz ehrlich. Das war furchtbar. Und es ist einfach so, und dann kam halt noch diese zweite Post-Credit-Scene. Mit Ask Dr. Quinn. Also ich habe am Anfang, du hast halt so einen Patienten von ihr, der sagt, ja, meine Frau hat mich verlassen und ich traue mich nicht mehr aus dem Haus, ich verliere vielleicht meinen Job und meine Katzen und dies und das und hat wirklich so ein, für mich war es so ein Aufatmen, weil ich dachte, toll, jetzt geben sie der Figur sowas Ähnliches wie ein Story Arc. Mhm. Ne? Also sie hat eine Läuterung erlebt in diesem Film, hat gemerkt, okay, sie kann als Schurken möchte sie nicht mehr arbeiten. Eine Heldin ist sie eigentlich auch nicht. Aber sie geht zurück in ihren Job als Psychologin. Ja. Und das dauert genau irgendwie eine Minute oder sowas. Mhm. Und dann stellst du fest, okay, das ist halt eine fucking Fernsehshow. Mhm. Ne, was es in Amerika durchaus öfter gibt. Dass Leute, die mal in einem professionellen Bereich gearbeitet haben, plötzlich eine Fernsehshow haben. Und das halt so ein bisschen witzig aufgezogen wird. Und sie sagt dann ja auch, haha, ich habe aber gerade keine Profession und ich bin nirgendwo angestellt und lalalala. Ich bin zwar eine gelernte Psychologin, aber mehr auch nicht. Mhm. So, ne, um halt so ein Disclaimer zu setzen. Und dann geht halt noch ein Vorhang auf und es ist Takeshis Castle im Hintergrund oder irgendwie sowas, wo der Typ sich dann auch noch durchkämpfen muss. Und das dauert 4 oder 5 Minuten, diese Sequenz. Es nimmt einfach kein Ende. Ja, also es ist wirklich ganz schräg irgendwie. Ja. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, insgesamt an Story steckte in diesem 84-Minuten-Film nicht mehr drin als in den 20-Minuten-Episoden der alten Trickserie. Ich hatte zwischendurch geguckt, es sind, also vom Gefühl her war es eine Doppelfolge. Also ja. 2x20 Minuten. Ja. Ja, aber der Film ist doppelt so lang. Ja, mindestens. Ja. Und fühlt sich auch dreimal so an. Ja, und es hat halt auch wirklich nicht den Mehrwert, dass man sagt, okay, cool, dass wir einen Film draus gemacht haben, weil das hätte man gar nicht alles schön erzählen können. Es hätte man halt locker eine Doppelfolge erzählt. Ja, eine Doppelfolge ist es wenigstens, weil du musst ja auch dann 6 Figuren einführen und erklären, wo die jetzt gerade, woher die gerade kommen. Genau. Man hätte das auch relativ nahtlos in die Serie einfügen können als Einzelfolge. Ja. Also wenn die Figuren schon eingeführt sind und du Bescheid weißt, das wäre eine 20-Minuten-Folge gewesen. TV-Special von 44 Minuten. Ja, oder sowas. Also je nachdem, das wäre möglich gewesen, das in der Hälfte der Zeit zu erklären. Genau. Und deswegen kommen auch diese ganzen Längen. Ja, und das sind, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese, es gab so ein paar wenige Versuche mit diesem Story-Arc, was du schon sagtest, auch als sie Nightwing dann quasi als Geisel nimmt am Anfang. Erklärt sie ihm halt auch, hier, ich kriege keinen Job mehr, ich bin zwar ausgebildet, aber ich kann, zählt halt irgendwelche, also so ein riesen Packen Papier in der Hand und zählt halt auf, was hier angeboten wird oder was eben nicht mehr angeboten wird und wo sie nicht mehr arbeiten kann, weil sie eben ihre Vorgeschichte als Harley Quinn hat. Und es ist aber, es wirkt alles nicht zusammen. Nee. Also es hat nicht Hand und Fuß, es bildet sich kein logischer Faden, der da irgendwie durchzieht oder also irgendwas. Die Helden in der Geschichte sind eindimensional, die Schurken sind nulldimensional, weil die sind halt nochmal flacher als die Helden. Yeah. Es ist, da geht so viel Potenzial auch verloren. Mhm. Und also da, wo ich, also ich hatte so eine ganze Phase in den letzten Jahren, wo mir die DC-Zeichentrickfilme nicht gefallen haben. Mhm. Das war so diese ganze New 52-Verfilmungsphase. Also Justice League War war nun auch so, Flashpoint Paradox, Throne of Atlantis habe ich bis heute nicht gesehen. Mhm. Und jetzt die letzten, die ich gesehen hatte, war Judas Contract, den habe ich hier besprochen. Dann habe ich Justice League Dark gesehen, den ich fantastisch fand. Den habe ich gar nicht angesprochen hier im Podcast. Aber den fand ich also durch die Bank weg, bis auf die Dubstep-Musik im Hintergrund, war der richtig, richtig gut. So, wo ich also auch dann mit dem Cape Crusader, mit dem letzten, mit dem vorletzten Adam West-Film nochmal so eine, ja, so einen Aufschwung gesehen habe tatsächlich. Mhm. Und das hat, also so meine Hoffnung in dieses animierte DC-Universum hat dieser Film wieder echt zunichte gemacht. Mhm. Also das war so in den 2000ern, frühen 2010er Jahren, waren die animierten Filme also derartig großartig. Mhm. Also Justice League, Crisis on Two Worlds oder Two Earths ist irgendwie mit einer meiner liebsten Trickfilme überhaupt, weil er einfach dieses Superhelden Gefühl, also verschiedene Dimensionen und böse Alternativversionen von den Helden und dies und das einfach total gut rüberbringt. Und also wenn du jemandem erklären möchtest, wie Superhelden funktionieren, zeigt ihm diesen Film oder ihr und die werden das verstehen, weil das exakt das Kondensat dessen sind, was Superhelden ausmacht für mich. Und die letzten, also Jahre danach, also eben auch mit den New 52-Filmen, war das immer schlimmer. Und also auch dann The Killing Joke ist ziemlicher Bullshit, also auch was man dann hört. Ich habe noch nicht gesehen, Disclaimer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das hier, muss ich ganz ehrlich sagen, war sowas Ähnliches wie ein Armutszeugnis für die animierten Filme. Also ist wieder es so hat auch wirklich überhaupt null Lust gemacht, irgendwas nochmal zu gucken. Also ich habe früher wirklich diese Serie, die Animationsserie, wirklich, wirklich gerne geguckt von Batman. Ich fand die cool, ich mochte die gerne. Ich habe auch in den ersten paar Sekunden, als das Bild losging, mich total gefreut, weil der Zeichenstil doch sehr ähnlich ist und so. Mhm. Das erinnert schon sehr dran. Aber es hatte überhaupt nicht irgendwie den Charme oder diesen Zauber der Serie. Es hat nicht. Es ist auch so dieses düstere, dieses Crime Noir. Du hast dieses Intro, was ich noch ganz witzig fand, wo so in so einem 60er-Jahre-Stil, wir haben ja hier vor einiger Zeit gemeinsam den Fred Feuerstein-Film geguckt, The Man Called Flintstone geguckt, der nur in diesem Stil fast gezeichnet ist. Ja. Und auch so an diese klassische Animationsreihe, worauf sich ja DC, Hanna-Barbera, Warner Brothers immer noch so ein bisschen stützt, ist ja inzwischen auch alles ein Moloch, obwohl es früher mal getrennt war, inzwischen ist es ja ein Moloch. Aber man bezieht sich ja immer so auf diese alte Hanna-Barbera Golden Age Animationsgeschichte. Und auch Batman hat das natürlich getan. Aber inzwischen bezieht man sich nur noch auf Batman und nicht mehr auf das, was wirklich mal, also diese mit ganz klaren Schatten und so ein ganz klar Kontrast, vom kontrastreich abgegrenzt. Mhm. Das ist ja alles nicht mehr drin. Nee. Das ist alles irgendwie nicht mehr drin. Es fehlte jede Atmosphäre auch irgendwie. Es war nicht. Man hat Bilder nicht stehen lassen. Es war nur ein, nur aufeinander Reihenfolge von noch einer Zote und noch ein Witz. Und wenn es ein Realfilm gewesen wäre, hätte ich gesagt, es war einfach eine ganz langweilige Kameraführung auch. Ja. Es war unfassbar langweilig, wie die Bildausschnitte gestaltet waren, was man gesehen hat und so. Es ist kaum Mühe reingeflossen in das... Also gar nicht. Also ich hab aus den frühen Batman-Serien-Folgen, die ich kenne, so in Erinnerung, dass da mal ein schräger Winkel war, wenn du vom Boden hochguckst oder ähnliches oder... von oben runter auf die Szenerie. Du hast hier immer diese Halbtotale oder Totale auf die Figuren in gerader Linie und mal so diese Profilaufnahmen, wenn irgendwer eine Augenbraue hochzieht oder sowas. Ansonsten hast du wirklich immer so diese ganz langweiligen quasi Frontaleinstellungen. Und es ist auch immer so ein bisschen auf den Gag geschnitten, habe ich das Gefühl. Immer so, aber so absehbar. Es kommt so gleich so eine Pointe um die Ecke und die kommt dann auch. Und du siehst, um welche Ecke sie kommt und in welchem Tempo sie kommt. Und du siehst alles kommen. Es fehlt alles. Ja. Logik, also der Film ist voller Plot und Logiklöcher, es ist unfassbar. Es ist nicht gut, es war nicht gut. Ich kann nicht mal sagen, guckt's mit einem Bier oder sowas, weil es ist halt nicht mal ein gemütlicher Film für einen Abend oder sowas. Das finde ich so als Hintergrunduntermalung braucht, guckt euch was anderes aus. Ja, das definitiv. Es ist einfach, es hat halt wirklich null Atmosphäre. Ja. Ja. Es kommt also soll sich ja eben auf die animierte Batman-Serie beziehen und dem Vorbild wird's nicht gerecht, leider. Nee. Gut, wir sind mit der Zeit am Ende. Wir hoffen, wir haben euch Zeit gespart, indem ihr den Film jetzt nicht guckt. Oder ihr habt ihn gesehen und wollt nur eure Meinung bestätigt haben. Oder ihr seid ganz anderer Meinung. Schreibt's gerne in die Kommentare auf nerdnerd.blogsport.eu oder hinterlasst uns einen Tweet. Danke Kathi. Danke Steffen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedernerd. Tschüss. It's not easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. When I think it might be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. Seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like. And green can be big, like a mountain, or important, like a river, or tall, like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why. But why wonder? Why wonder? I'm green. It'll do fine. It's beautiful. And I think it's what I wanna be. Da Kathi gerade auch da ist und ich wohne ja hier. Entschuldigung. Ich fang noch mal an. Ich komm noch mal rein. Komm doch mal bei dem Ballim.